komm und steig ein in die Linie 1. West-Berlin 80er Jahre, nimm einen Zug der ersten Luft, die ich atme. Lauf durch die Straßen und dann lausch ihren Sprachen. Bin ein Kind dieser Tage mit einem Blick voller Fragen. Sie besetzte Häuser, 1. Mai im Dreck von Kreuzberg. Alles weit weg vom Rest von Deutschland. Kommunistische Gruppen, Kurdistan und Kaderkommun. Von einer Jugend ohne Tugend, doch ein Traum für die Zukunft. Schrei nach Frieden, kleine Siege, viele Ziele. Busse bringen dir den Tod auf der Berliner Linie. Alle wissen noch, wer schoss am 2. Juni. Und die Waffen sind noch da, weil es noch Wut gibt. Wenn du in den Knast fährst, weiß ich nicht, was Knast bedeutet. Zum Glück weiß ich das bis heute nicht. Viel zu klein, um zu peilen, was hier los ist. Behalt die Details, setze sie wie ein Puzzle. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Wie ein Stein im Mosaik, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Komm, wie ein Stein im Mosaik. Komm und steig ein und wir fahren ein Stück. Wendland 90er Jahre, ein Hauch von Aufbruch. Leute versammelt, schauen auf den Zug. Komm und lausch, was sie rufen und dann lauf durch die Menge voller Trauer und Wut. Sieh die Bauern zwischen Grundbesitz und Transpis malen. Bürgerinnen zwischen Bürgersteig und Barrikaden. Wenn der Strahlen tot rollt, gibt es keine Schule. Und der Totengräber gräbt seine eigene Grube. Bullen schlagen blind in die Menge, Menschen bluten. Scheine fließen, Steine fliegen, keine Zeit für Ruhe. Alle wissen noch, wer 1004 geräumt hat. Wer gekämpft, wer gelebt, wer geträumt hat. Ist und irgendwo da drin ein kleines Kind an deiner Hand, das das aufnimmt, was es dort sieht und nicht vergisst. Viel zu klein, um zu peilen, was hier los ist. Behalt die Details, setze sie wie ein Puzzle. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Wie ein Stein im Mosaik, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Wie ein Stein im Mosaik, komm. Wie ein Stein im Mosaik. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Komm und halte die Zeit, weil sie gleich wieder verfliegt. Leg Detail auf Detail, bis du weißt, wie dir geschieht. Was dir bleibt als Geleit für die Zeit, die vor dir liegt, sind Details fast so klein wie ein Stein im Mosaik. Such nach Halt und ich such in der Zeit. Davon bleibt der Moment, der mich hoffentlich hält. In der Welt, in meinem Kopf, vor meinem Kopf, nur das Mic vor dem Mic. Nur die Box, vor der Box liegt die Welt. Und ich halte eine Stoppe die Zeit. Und ich schreib dir die Hoffnung per Post und sie geht. Von der Welt in meinen Kopf, von meinem Kopf in das Mic. Von dem Mic in die Box, von der Box in die Welt. Welt, Welt, Welt, Welt.